Wir möchten dieses Thema von großer Bedeutung, das dem begrenzten Bereich eines so kleinen Landes wie das unsere entgeht, mit Klarheit erklären können, das jedoch in seinem vereinfachten Schema dazu dienen könnte, auf den weltlichen Bereich in einer rassischen, planetaren Auffassung übertragen zu werden. In unserer Analyse sollte man keinen Versuch einer individuellen Kritik der Gegebenheiten und Personen sehen. Wir ergreifen hier keinerlei Partei, denn nichts davon interessiert uns. Wir beschreiben nur in der Absicht zurückzugreifen, besser gesagt einzudringen in archetypische Phänomene, die wiederkehrenden Gesetzen gehorchen, die unweigerlich geschehen werden, weil sie bereits so in der ewigen Wiederkehr geschahen und, sollten sie vermieden werden können, würde dies einzig durch die Magie des Wunders sein, auf das wir uns bereits bezogen haben. Der chilenische rassische Zyklus hat sich bereits erfüllt. Somit scheint unsere so kurze und doch intensive Geschichte von einigen wenigen Jahrhunderten an ihr Ende gelangt zu sein. Mit einigen knappen und unbedeutenden Verwirklichungen und vielen gescheiterten Hoffnungen. Unser Mestizentum gab nicht mehr her. Was man als Schicksal bezeichnet hat, könnte man auch Karma nennen. Ein Ausdruck aus dem Sanskrit, den der Leser schon kennt. Und das alles war durch das Blut, die Rasse oder die Nichtrasse schon vorbestimmt. Dort steht es geschrieben: Wenn das Ende, die Zersetzung und der Tod naht, sind es die Mikroben der Antirasse, die antreten, um ihre Funktion zu erfüllen und den Kadaver aufzulösen. Im Übrigen waren sie die ganze Zeit an der Arbeit, in verschwiegener und schleichender Art, wie die Viren sind sie immer da, sogar beim besten Gesundheitszustand des Körpers. Im Geheimen haben sie für seinen Tod gearbeitet. Vielleicht hat der Araucaner recht, als er behauptete, dass der Tod kein natürliches Phänomen ist, sondern von außen hervorgerufen wird und nur durch Zauberei, Teufelsaustreibung oder Ausräuchern bekämpft werden kann, den Abgesandten des Todes damit bezwingend, aus dem kranken Körper herauszutreten. Das war es, was Hitler in Deutschland versucht hat. In Chile hätten wir dazu eines großen Machi bedurft, um uns retten zu können. Wenn der Jude auf der Bildfläche des Frente Popular, der Volksfront, erscheint, zusammen mit dem Separden Abraham Ortega, Außenminister unter Präsident Pedro Aguirre Cerz und dessen Unterstaatssekretär Joseline de Maza, die Tausenden von europäischen Juden die Einreise nach Chile ermöglichten, sowie den Juden Nato und Bergmann, geht der Prozess der radikalen Jahrzehnten weiter mit Ministern Chuetas, Name für die Nachkommen von getauften Juden auf den Balearen, und konsolidiert sich mit der christlichen Demokratie und mit Allende. Wenn es etwas gibt, das wirklich unumkehrbar erscheint, so ist es dies, ohne dass es wichtig ist, wer an der Macht noch in der Regierung des Landes ist. Weil die Zersetzung des Mestizentums eine rassische Angelegenheit ist, ein Prozess, welcher der Führung und Entscheidung der reinen Vernunft entgeht. Es ist ein Schicksal, ein genetisches Karma, hier und in der ganzen Welt. Daher, als Allende abgesetzt wurde und sich der Militärputsch von 1973 ereignete, vollzog sich der Wechsel nur an der Oberfläche. Es wurden die gleichen Leute durch andere, nicht sehr andersartige, ersetzt. Wenn die Angelegenheit vom Stile und der offenkundigen Lebensanschauung her auch anders aussehen möge, so hat man im Grunde doch nur die einzige, unveränderliche Richtung eingeschlagen. Der Feind, den man von außen bekämpft, ist da gar nicht. Er befindet sich im Inneren. Und diejenigen, die innen danach trachteten, die herkömmliche Landwirtschaft, den Boden und das Blut durch den Marxismus zu zerstören, sind rassisch gesehen genau dieselben, die es dann später durch den Superkapitalismus, das liberale System und den Monetarismus besorgen. Der Jude ist Herr und Meister in allen Lebenslagen. Und dies aus mangelndem rassischen Instinkt des Chilenen. Dieser Instinkt war nie vorhanden, weil es nie eine chilenische Rasse gegeben hat. Was es gab, war ein in Zersetzung befindliches Mestizentum. Sein Zyklus hat sich geschlossen. Der Militärputsch in Chile 1973. Es bedeutet keine Vereinfachung, wenn man sagt, Der Jude habe in Jalta offiziell Besitz der Welt ergriffen, indem er sie unter seinen Artgenossen an der Macht in Russland und seinen Artgenossen an der Macht in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgeteilt hat. Das noch erlaubte Spiel besteht darin, zu wissen, wer von beiden die totale Herrschaft über den Planeten behält. Es ist ein Spiel jüdischen Stils, das heißt ein blutiges, in welchem er sich selbst mitsamt der Welt zerstören wird. In dieses Argument schleichen sich wie Schmuggler einige malerische Gestalten ein, die erlaubt sind, um ein wenig Farbe in diese Ereignisse zu bringen und damit den Rest abzulenken, einen Rauchschleier über die Wirklichkeit deckend, die sonst eintönig und zu offenbar erscheinen könnte. So zeigen sich die Fälle Fidel Castro, Gaddafi und Salvador Allende sowie einige weitere, die noch in Erscheinung treten könnten. Keines dieser Subjekte wird ein eigenes Spiel treiben können, weil sie den Interessen des einen und unumstrittenen Herrn dienen. Im Falle Castros und Allendes gab es nicht viel Handlungsfreiheit von Anfang an, weil ersterer ein Marane und der andere Jude mütterlicherseits ist. Ihre Instinkte mussten sie dahin bringen, Menschen, mit denen sie zusammenlebten, sowie die Tradition, falls es diese gegeben hat, die Freude am Leben, die lebenswichtigen Verbindungen zu Boden und Heimat zu zerstören. Beide haben die Russen eingeführt. Fidel Castro ist ein Yanakona, Indianer im Dienste der Eroberer. Ein Kuraka, ein Häuptling der Quechua, der sowjetischen Juden. Allende bewegte sich in dieselbe Richtung, als er abgesetzt wurde. Es wäre schwierig, den Fall Allende zu verstehen, ohne die Hälfte seines Blutes zu berücksichtigen, die gegen die andere Hälfte steht. Dem unseren chilenischen Bürgerstand angehörend, alle Begünstigungen ausnützend und vor allem wissend, weil er Freimaurer und erfahrener Politiker war, dass die Welt in Jalta von seinen Artgenossen aufgeteilt worden war, gab er sich ganz in die Hände Fidel Castros und dessen Organisation OLA, um den kontinentalen Umsturz aufzubauen. Die chilenische Kommunistische Partei und die Russen hatten keinerlei Vertrauen zu ihm und hatten sich nur für ihn entschlossen, weil sie die Gelegenheit, die sich ihnen bot, auf das Höchste ausnutzen wollten, um in den Besitz des amerikanischen Know-how der Kupferminen zu kommen und einen hydrographischen Aufstand in der gesamten Südzone der Kanäle, in der Magellanstraße und in der chilenischen Antarktis versuchen wollten, die vom großen strategischen Wert für die hohe militärische Führung des sowjetischen Russland war. Sie wussten, dass die Angelegenheit nicht von langer Dauer sein würde und spielten die Zeitkarte aus. In Salvador Allendes Händen hätte es gelegen, den Versuch zu starten, Chile in ein sozialistisches Land nach Art der skandinavischen Länder umzuformen, was ihm die Vereinigten Staaten auch gestattet hätten, und das war, was sie von ihm erwartet hatten. Aber sein selbstzerstörerischer Instinkt und die Verbindung zu Fidel Castro und dem MIR, die bewaffnete chilenische Armada und die OLA, die lateinamerikanische Organisation für die Guerilla und den Terrorismus, ließen dies nicht zu. Die Kommunisten klagten ihn an, verantwortlich für die Militärdiktatur in Chile zu sein, weil er keine Nachgiebigkeit und keinen politischen Realismus gezeigt habe, als er sämtliche Türen für einen möglichen Kompromiss zugeschlagen hatte. So war es, doch in Wahrheit hat es von allem Anfang keinen Ausweg gegeben, weil weder Allende noch Chile einen wussten. Die politischen und sozialen Ereignisse der Völker sind immer Symbole einer tieferen Wirklichkeit. Wir sagten dies bereits, als wir uns auf das Phänomen der wirtschaftlichen Unterentwicklung von Hispanoamerika bezogen. Genau wie bei den dunklen und vergessenen Dekaden der 30er Jahre ist es nicht meine Absicht, mich in einem vorwegnehmenden Historiker der Ereignisse der 70er Jahre zu verwandeln, nicht einmal in einen Darsteller derselben. Aber das Drama berührt das Thema dieses Buches, die archetypischen Einwirkungen mittels automatischer und halbautomatischer Register auf das Blut, das Pathos des Schicksals. Auch auf die Gefahr hin, in das Anekdotische zu verfallen, werde ich mich schon wegen meiner Verantwortlichkeiten in jenen Jahren auf die Geschehnisse beziehen, an denen ich selbst teilhatte.